Simsalabim. Reifezeit ist, der Urlaub lang vorbei. Der Himmel sattelt sich türkis und auf den Fluren lässt Rainer Maria die Winde von der Kette und auf Baumkronen los. Die Frucht ihrer Leiber hängt in Stachelmontur im Geäst. Fallen die Hüllen, nehmen sie kullernd Reis aus, Enden in Kinderfäusten oder Herbstgestecken oder eines gewaltsamen Todes auf Asphalt. Ein paar Stiefel rascheln durchs Laub, wo Gras seine Sommerfrische längst eingebüßt hat. Windhosen bitten Blätterseelen zum Tanz. Vogelgezwitscher verwelkt über leeren Bänken. Niemands Blick ruht auf dem Tümpel. Ungehindert entsteigen ihm Trübsinn und Modergeruch. Wind riffelt das Trugbild der Uferbäume. Ein Blatt fällt darauf, zeitigt nicht die leiseste Spur. Kein Wasserfilm reißt und keine Ringe laufen auseinander. So bar jeden Nachtritts möchte man gegangen sein, wenn der Hufschlag des Schnitters verklingt. Durch dünne Jacken beißt der Wind eine Ahnung von Winter.